Seid mir ganz herzlich willkommen zu meinem schon zweiten Podcast. Ja, mein Audioblog hat sich schon weiterentwickelt. Man kann das hoffentlich, ich habe es gerade eben getestet, das funktioniert noch nicht so ganz arg gut, aber hoffentlich bald als RSS-Feed abonnieren, was ich hier immer von mir gebe. Und so, die Oberfläche sieht auch schon besser aus von meinem Podcast. Ich wollte heute über eine nicht sehr schöne Sache sprechen. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, falls ihr queer, lesbisch vernetzt seid, von diesem Überfall auf 5 Frauenlesben nach dem Drag-Festival letzte Woche. Es gab jetzt auch eine Solidaritätsdemonstration dazu, auf die ich leider nicht gehen konnte. Das hat mich doch schon ziemlich schockiert. Vor allen Dingen, dass es sowas heutzutage noch gibt. Das weiß man zwar irgendwie rational, aber mir ist das nicht bewusst, dass das zum Beispiel auch mir passieren könnte. Und dann natürlich auch kam schnell die Frage auf, wie würde ich reagieren in so einer, reagieren ist blödsinnig, wie kann man mit solchen Situationen umgehen, dass es überhaupt ist, nicht so weit kommt. Und ich habe da auch mit meiner Freundin drüber gesprochen, wir saßen gerade eben auf dem Rad und sind so nebeneinander hergefahren und habe sie gefragt, ja, was denkt sie denn darüber, über diesen Vorfall? Und sie meinte eigentlich erstmal, ist ja davon noch gar nichts gehört und ich habe ihr das dann erzählt. Dann war sie auch ziemlich schockiert und dann haben wir eben angefangen drüber zu reden, was macht man, damit man in solche Situationen nicht reingerät, wie agiert man in solchen Situationen und waren es dann eigentlich ziemlich einig darüber, dass das Beste ist, dass man deeskalierend reagiert, dass man so schnell wie versucht rauszukommen aus solchen Situationen. Ja, wie man das dann genau macht, das steht für mich zumindest ein bisschen in den Sternen. Das ist bestimmt sehr schwierig, so Situationen richtig einzuschätzen. Und klar ist aber, dass man am besten deeskalierend wirkt, das heißt am besten keinen Kontra gibt, nicht einen Spruch irgendwie macht, sondern am besten schweigt und gar nichts sagt und sich duckt und ja, weggeht und im Extremfall eben wegrennt. Und mich hat das irgendwie traurig gestimmt und an so eine Situation erinnert aus einem Film, also eine Szene aus einem Film, L.A. Crash, den müsst ihr unbedingt anschauen, falls ihr den noch nicht angeschaut habt. Das ist so ein Film über Diskriminierung, vor allen Dingen bezogen auf Race, also auf Diskriminierung von Schwarzen oder sonstigen Ethnien. Ethnien, ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort in dem Fall ist. Und da gibt es eine Szene in diesem Film, das ist wohl eine Verkehrskontrolle und ein schwarzes Pärchen und ein weißer Polizist. Und der weiße Polizist, der durchsucht dann aus, ich weiß nicht aus welchen Gründen, wahrscheinlich aus überhaupt keinen Gründen, die Frau und fasst ihr unter den Rock in den Schritt. Und der schwarze Mann kann eigentlich nur daneben stehen und kann nicht wirklich etwas sagen, weil einem Schwarzen wahrscheinlich sowieso nicht geglaubt würde und er dann nicht in Schwierigkeiten kommen will, lässt er das über sich ergehen und muss schweigen. Und der Film zeigt, dass eigentlich dieser schwarze Mann, also der ist sehr gut beruflich situiert, hat ausgesorgt, ist in einer guten gesellschaftlichen Position, aber eben sein ganzes Leben lang oder dadurch auch so weit gekommen ist, indem er immer diesen Situationen ausgewichen ist, geschwiegen hat, mit Humor reagiert hat oder wie auch immer, zum Beispiel eben im Berufsleben, wenn da diskriminierende Situationen war, hat er gelacht oder gar nichts gesagt oder wie auch immer. Und damit ist er sehr weit gekommen. Und mich hat das, Also, und das finde ich das Schlimme daran, dass das sehr gut funktioniert, dieses Schweigen, nichts zu sagen, deeskalierend zu wirken. Ist ein bisschen auch sich, ja, sich zurücknehmen und das irgendwie in sich hineinfressen zu müssen. Und es hat mich auch an eine Situation erinnert. Ich habe mal Interviews geführt mit lesbischen Frauen aus der DDR, also aus der ehemaligen DDR, die damals in der DDR, als sie noch jung waren, gelebt haben und dort in der Lesbenbewegung aktiv waren oder so etwas wie eine Lesbenbewegung gründen wollten. Und im Zuge dessen mit dem Staat eben natürlich in Konflikt geraten sind. Und da gibt es eine Situation, die mir diese Frauen berichtet haben. Irgendwo auf dem Amt, irgendeine bürokratische Stelle, irgendein einer von einem Mann aus dieser Staatsmaschine, der eben zu ihnen meint, dass das Beste, was Lesben, Homosexuelle tun könnten, für ihre Sicherheit ist sich in der Öffentlichkeit nicht, sich in der Öffentlichkeit nicht zu erkennen zu geben, das wäre doch ein direkter Schutz. Die Frau, die ich damals interviewt habe, die hat noch Jahre später über diesen Satz lachen müssen. Und ich frage mich eben, ob es aber nicht genau die Taktik ist, die man weitestgehend anwendet. Das heißt, sich nicht zu erkennen geben, kein Kontra geben und so weiter. Ja. Und ich war mir mit meiner Freundin schon klar darüber, dass das besonders in solchen Extremsituationen, wo es wirklich darum geht, sein körperliches Wohl zu retten, dass auf jeden Fall die richtige Handlungsweise ist. Die Frage ist aber, um sich ja vor dieser potenziellen Gewalt zu schützen, muss man ja relativ früh einsetzen, diese Diskriminierungssituation zu entschärfen. Das heißt, das sind solche Sachen, die kennt jeder. Man lässt die Hand los, wenn man auf eine jugendliche Gruppe stößt, also vor allen Dingen auf eine irgendwie viele junge Männer oder noch stereotyper dann viele junge Migranten, lässt man die Hand seiner Partnerin los oder wechselt die Straßenseite. Und man setzt so früh ein mit diesem sich nicht sichtbar machen, deeskalierend wirken, zu schweigen, wegzugucken, dass man gar nicht mehr sichtbar ist in der Öffentlichkeit im Extrem. Und ich denke mir, das ist traurig für mich, das ist traurig für mich. Vielleicht bin ich da auch extrem, ja. Und es ist irgendwie aber auch traurig für eine Gesellschaft, die sich wirklich auch mal Gedanken machen sollte, dass Menschen, homosexuelle Menschen in dieser Gesellschaft diese Taktiken und Strategien anwenden müssen, um sich vor potenzieller Gewalt zu schützen. Und das ja, ist doch eigentlich ziemlich traurig. Was mir wirklich gut getan hat in der Situation war, mit meiner Freundin drüber zu sprechen und uns eben so ein bisschen klar zu werden, wie wollen wir in solchen Situationen reagieren. Ob das dann funktioniert, ist noch eine andere Frage. Ich denke aber, war hilfreich für mich. Vielleicht hilft euch das irgendwie auch nochmal, sich darüber klar zu werden oder sich einfach mal nochmal Gedanken darüber zu machen. Weil man denkt häufig nicht darüber nach und erstmal wollen wir auch davon ausgehen, dass keiner jemals in so eine Situation geraten wird von uns. Also ich hoffe, dass ihr auf euch aufpasst und nicht zu unsichtbar seid trotzdem. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, einen schönen Vormittag, einen schönen Nachmittag. Einen schönen Abend und eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und macht's gut. Tschüss. Thank you. aus dem Concerto Grosso, Moto Perpetuo für zwei Violinen, Cello und Orchester. Es war Giga von Tavola Rustica.